So wie ein mutiger Mann Frauenherzen leichter erobern wird als ein Feigling, so gewinnt eine heldenhafte Bewegung auch eher das Herz eines Volkes als eine Feige, die nur durch polizeilichen Schutz am Leben erhalten wird. Besonders aus diesem letzten Grunde musste die junge Partei dafür sorgen, ihre Existenz selbst zu vertreten, sich selbst zu schützen und den gegnerischen Terror selbst zu brechen. Der Versammlungsschutz wurde aufgebaut, erstens auf einer energischen und psychologisch richtigen Leitung der Versammlung und zweitens auf einem organisierten Ordnertrupp. Wenn wir Nationalsozialisten damals eine Versammlung abhielten, waren wir Herren derselben und nicht ein anderer. Und wir haben dieses Herrenrecht ununterbrochen in jeder Minute schärfstens betont. Unsere Gegner wussten ganz genau, dass wer damals provozierte, unnachsichtig hinausflog, und wären wir selbst nur ein Dutzend gewesen unter einem halben Tausend. In den damaligen Versammlungen, besonders außerhalb Münchens, trafen auf 15, 16 Nationalsozialisten 5, 6, 7, 800 Gegner. Allein wir hätten dennoch keine Provokation geduldet und unsere Versammlungsbesucher wussten sehr gut, dass wir uns lieber hätten totschlagen lassen, als zu kapitulieren. Es war auch öfter als einmal, dass sich eine Handvoll Parteigenossen gegen eine brüllende und schlagende rote Übermacht heldenmütig durchgesetzt hat. Sicher wären in solchen Fällen diese 15 oder 20 Mann zum Schluss überwältigt worden. Allein die anderen wussten, dass vorher mindestens der doppelten und dreifachen Zahl von ihnen der Schädel eingeschlagen worden wäre. Und das riskierten sie nicht gerne. Wir haben hier aus dem Studium marxistischer und bürgerlicher Versammlungstechnik zu lernen versucht und haben auch gelernt. Die Marxisten hatten von jeher eine blinde Disziplin, sodass der Gedanke einer Sprengung einer marxistischen Versammlung wenigstens von bürgerlicher Seite gar nicht kommen konnte. Umso mehr beschäftigten sich immer die Roten selbst mit derlei Absichten. Sie hatten es allmählich nicht nur zu einer bestimmten Virtuosität auf diesem Gebiete gebracht, sondern gingen endlich so weit, in großen Gebieten des Reiches eine nicht-marxistische Versammlung an sich schon als Provokation des Proletariats zu bezeichnen, besonders dann, wenn die Drahtzieher witterten, dass bei der Versammlung ihr eigenes Sündenregister vielleicht aufgezählt werden könnte, um die Niedertracht ihrer volksbelügenden und volksbetrügenden Tätigkeit zu enthüllen. So wie dann auch eine Versammlung angekündigt wurde, erhob die gesamte rote Presse ein wütendes Geschrei, wobei sich diese prinzipiellen Gesetzesverächter nicht selten als erstes an die Behörden wandten, mit der ebenso dringenden wie drohenden Bitte, diese Provokation des Proletariats, auf das Ärgeres verhütet werde, sofort zu verhindern. Je nach Größe des beamteten Kalbskopfes wählten sie ihre Sprache und erzielten ihren Erfolg. Befand sich aber auf einem solchen Posten ausnahmsweise wirklich ein deutscher Beamter, nicht eine beamtete Kreatur, und lehnte die unverschämte Zumutung ab, dann folgte die bekannte Aufforderung, eine solche Provokation des Proletariats nicht zu dulden, sondern sich am so und so vielten in Massen in der Versammlung einzufinden, um den bürgerlichen Kreaturen mit Hilfe der schwieligen Faust des Proletariats das schandvolle Handwerk zu legen. Nun muss man so eine bürgerliche Versammlung gesehen, muss ihre Versammlungsleitung in ihrem ganzen Jammer, in ihrer Angst einmal miterlebt haben. Gar oft wurde ja auf solche Drohungen hin eine Versammlung glatt abgesagt. Immer aber war die Furcht so groß, dass man statt um 8 selten vor 8:45 oder 9 Uhr zur Eröffnung kam. Der Vorsitzende bemühte sich dann durch 29 Komplimente, den anwesenden Herren der Opposition klarzumachen, wie sehr er und auch alle anderen Anwesenden sich innerlich freuten, eine glatte Lüge, über den Besuch von Männern, die noch nicht auf ihrem Boden stünden, weil ja nur durch gegenseitige Aussprache, die er damit gleich von vornherein feierlich zusagte, die Auffassungen einander näher gebracht, das gegenseitige Verständnis geweckt und eine Brücke geschlagen werden könne. Wobei er nebenbei noch versicherte, dass es keineswegs die Absicht der Versammlung wäre, Leute ihrer bisherigen Auffassung etwa abspenstig zu machen. Beileibe nein! Es sollten nur jeder nach seiner Fasson selig werden, aber auch auf der anderen selig werden lassen, und darum bitte er, dass man den Referenten seine Ausführungen, die ohnehin nicht sehr lange sein würden, zu Ende führen lasse und der Welt nicht auch in dieser Versammlung das beschämende Schauspiel des inneren Bruder Haders biete. Das Brudervolk von links hatte dafür allerdings meist kein Verständnis, sondern ehe der Referent noch begonnen hatte, musste er unter den wüstesten Beschimpfungen auch schon zusammenpacken, und man erhielt nicht selten den Eindruck, als ob er dem Schicksal noch dankbar wäre für die schnelle Abkürzung der martervollen Prozedur. Unter ungeheurem Spektakel verließen solche bürgerlichen Versammlungstoreadore die Arena, sofern sie nicht mit zerbeulten Köpfen die Treppen hinunterflogen, was sogar oft der Fall war. So bedeutete es für die Marxisten allerdings etwas Neues, als wir Nationalsozialisten unsere ersten Versammlungen aufzogen und besonders wie wir sie aufzogen. Sie kamen herein in der Überzeugung, das Spielchen, das sie so oft gespielt, selbstverständlich auch bei uns wiederholen zu können. Heute machen wir Schluss. Wieso mancher hat nicht diesen Satz beim Hereingehen in unsere Versammlung großmäulig einem anderen zugerufen, um blitzschnell, ehe er noch zum zweiten Zwischenruf kam, schon vor dem Saaleingang zu sitzen? Erstens war schon die Leitung der Versammlung bei uns eine andere. Es wurde nicht darum gebettelt, unseren Vortrag gnädigst zu gestatten, auch nicht von vornherein jedem eine endlose Aussprache zugesichert, sondern kurzerhand festgestellt, dass die Herren der Versammlung wir seien, dass wir infolgedessen das Hausrecht besäßen und dass jeder, der es wagen sollte, auch nur einen Zwischenruf zu machen, unbarmherzig dort hinausflöge, wo er hereingekommen sei. Dass wir weiter jede Verantwortung für einen solchen Burschen ablehnen müssten, wenn die Zeit bleibe und es uns passte, so würden wir eine Diskussion stattfinden lassen, wenn nicht, dann keine. Und der Herr Referent, Parteigenosse so und so, habe jetzt das Wort. Schon darüber staunten sie. Zweitens verfügten wir über einen straff organisierten Saalschutz. Bei den bürgerlichen Parteien pflegte dieser Saalschutz oder besser Ordnerdienst meistens aus Herren zu bestehen, die in der Würde ihres Alters ein gewisses Anrecht auf Autorität und Respekt zu besitzen glaubten. Da sich nun die marxistisch verhetzten Massen um Alter, Autorität und Respekt nicht im geringsten kümmerten, war die Existenz dieses bürgerlichen Saalschutzes praktisch sozusagen aufgehoben. Ich habe gleich zu Beginn unserer großen Versammlungstätigkeit die Organisation eines Saalschutzes eingeleitet als einen Ordnerdienst, der grundsätzlich lauter junge Burschen umfasste. Es waren zum Teil Kameraden, die ich vom Militärdienst her kannte, andere erst gewonnene junge Parteigenossen, die von allem Anbeginn darüber belehrt und daraufhin erzogen wurden, dass Terror nur durch Terror zu brechen sei, dass auf dieser Erde der Mutige und Entschlossene doch stets den Erfolg für sich habe, dass wir über eine gewaltige Idee fechten, so groß und erhaben, dass sie sehr wohl verdiene, mit dem letzten Tropfen Blutes beschirmt und beschützt zu werden. Sie waren durchdrungen von der Lehre, dass, wenn einmal die Vernunft schweige und die Gewalt die letzte Entscheidung habe, die beste Waffe der Verteidigung im Angriff liege und dass unserer Ordnertruppe der Ruf schon vorangehen müsse, kein Debattierclub, sondern eine zum Äußersten entschlossene Kampfgemeinschaft zu sein. Und wie hatte sich diese Jugend nicht nach einer solchen Parole gesehnt? Wie ist diese Feldzuggeneration enttäuscht und entrüstet gewesen, voller Ekel und Abscheu über diese bürgerliche Schlappschwänzigkeit?